Tag jetzt inspizieren und darinnen unser Glück probieren. Der Weg wird uns zur Erde führen, in der Erde knochert durch den Zahn. Was uns fechten bringt, durch die Gurgel ringt und ist als verdammt, liegt uns auch nichts dran. Wir wollen die Stadt jetzt inspizieren und darinnen unser Glück probieren.